Ich schließe die Augen und sehe eine Karte von einer Welt, die darauf wartet, geboren zu werden, im Embryo der Zeit, umhüllt von 7 Schichten Freiheit. Ihre Erde riecht nach Würde und ihre Meere sind gefüllt mit Liebe und ihre Berge sind gebaut auf Courage. Menschen reisen ohne Sorge. Ja, ich schließe die Augen und sehe eine Welt, in der das Land ein Spiegel des Himmels ist und überall grünes Gras der Hoffnung wächst. Himmelgrün. Himmelgrün. Muslimas in Deutschland. Ein Feature von Heike Tauch. Halima Krausen kommt vom Regen völlig durchnässt in der Hamburger Imam Ali Moschee an. Ein alter, fröhlicher Moslembruder hilft ihr, die schwere Tasche mit Büchern und Computer ins Büro hinaufzutragen. Halima Krausen ist hier Imamin. Sie hat an der aktuellen Koranübersetzung mitgearbeitet und ist seit Jahrzehnten eine Reisende. Weltweit unterwegs, den Dialog zwischen den Kulturen und Religionen voranzubringen. Geboren 1949 als Tochter einer protestantischen Mutter aus Sachsen und eines katholischen Vaters aus dem Rheinland, wuchs sie in Aachen auf. Wir betreten ihr Büro, einen Ort, an dem sich materielle Unordnung und geistige Sammlung auf kreative Weise vermengen. Schön, ja, aufgeräumt. Danke. Raus! In der Hoffnung, dass sie trocknen, entledigt sich Halima Krausen unter dem Schreibtisch unorthodox ihrer durchgeweichten Schuhe. Wir haben nicht viel Zeit. In ein paar Stunden beginnt ihr Seminar an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Ich halte das ganze Thema Kopftuch, Burka und so weiter als ein riesen Ablenkungsmanöver, was Muslime intellektuell und emotional beschäftigt halten soll, damit sie sich nicht auf eigentliche Themen einlassen können. Das ist keine gezielte Verschwörung oder sowas in der Art. Ja? Ne? Aber Muslime, die haben noch ganz andere Sachen und wir haben hier eigentlich zum Beispiel ja, die Scharia auf den neuesten Stand zu bringen. Oder sage ich mal jetzt, um das Schlagwort wegzulassen, hier unsere Vorstellung von Ethik und Recht auf den neuesten Stand zu bringen. Oder theologische Fragen so zu formulieren, dass moderne Mensch was damit anfangen kann. Auch hier kulturell kreativ zu werden. Das kann man kann nicht kreativ werden, wenn man dauernd reagieren muss. Ja? Und das sind Reizthemen, wo man reagieren, zum Reagieren gezwungen wird. Deswegen, ich meine, das ist nicht nur eine persönliche Allergie von mir, sondern das ist einfach, ich gehe nicht in die Richtung. Kann man auch nicht verallgemeinern. Ja, jede Frau, die sich kleidet, also aus ihrem eigenen Grund so. Ne? Dann werde ich gefragt, warum trage ich das Ding? Ja, weil ich meine eigenen Gründe habe. Und die sind nirgends einzuordnen. Mein Mann ist da eigentlich dagegen. Wovor haben wir denn eigentlich Angst? Was macht uns Probleme? Sind das die Frauen? Sind das ihre Tücher? Oder sind das unsere Ängste? Ferishta Ludin, geboren 1972 in Afghanistan, führte 1998 nach erfolgreichem Abschluss ihres Referendariats in Baden-Württemberg den für Deutschland ersten und maßgeblichen Kopftuchprozess. Ferishta bedeutet auf Dari, also Neupersisch, Engel. Ich bin kein Engel, das ist das Problem. Nee, aber es ist ein Name, was meiner Mutter spontan eingefallen ist, als sie mich gesehen hat. Das erste Mal. Als Ferishta Ludin 4 Jahre alt war, lebte ihre Familie schon einmal in Deutschland. Ihr Vater arbeitete damals in Bonn, als Botschafter von Afghanistan. Allerdings nur für kurze Zeit. Bis 1978 die Sowjets in Afghanistan einmarschierten. Mein Vater wollte für die kommunistische Regierung nicht weiterarbeiten. So hat er dann seinen Job aufgegeben, gekündigt. Und dann hat er sich überlegt, wohin er gehen soll. Und weil er selbst auch in Amerika studiert hatte, hatte eigentlich vorgehabt, nach Amerika auszuwandern oder eben zu probieren, dort zu arbeiten. Aber vorher wollte er die Pilgerfahrt machen in Saudi-Arabien. Und so sind wir nach Saudi-Arabien. Und da ist er dann auch aufgrund gesundheitlichen Problemen ist er dort verstorben. Und so waren wir erstmal dort. In Saudi-Arabien besuchte Fereshteh Ludin eine Mädchenschule. Dort ist es mit Beginn der Pubertät Pflicht, das Gesicht zu verschleiern. Aber eben für das Leben dort war es für mich so, dass ich als Frau mich oder als junges Mädchen sehr stark, ja, mir Grenzen gezeigt wurden, wie weit ich gehen kann, wie weit nicht. Und nicht in meiner Familie mir die Grenzen so gezeigt, sondern mehr in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe, im schulischen Bereich und so weiter. Und das war ja sehr einengend, sehr einschränkend. Und das hat ja enorme Auswirkungen auf das alltägliche Leben auch gehabt. Man hatte immer das Gefühl, ja, es ist nicht erwünscht, ja, dass man eben andere Meinung vertritt. 1984 siedelte die Mutter mit ihren 4 Kindern nach Deutschland um, nach Schwäbisch Gmünd. Da war Fereshteh Ludin 12 Jahre alt. Ich wollte in dem Alter auch frei mich fühlen, auch äußerlich. Ich wollte zum Beispiel das Tuch tragen und wollte nicht vorgeschrieben kriegen, wie ich es trage. Ja, ich wollte es einfach so tragen, wonach es mir ist. Mal nach vorne gebunden, mal nach hinten gebunden, mal locker, mal etwas enger. Und die Farben habe ich selber auch ausgesucht und bestimmt. Und ich habe auf diese Sachen zum Beispiel damals auch Wert gelegt. Und das war für mich eine gewisse Freiheit, ja, im Alltag. In Saudi-Arabien war das nicht möglich. Dann gab es eben auch andere Punkte, wie worüber kann ich reden, worüber kann ich nicht reden. Ja? Und im Alter mit 14, 15 hat man ja so viele Fragen und so viel auch Kritik, ob die berechtigt ist oder nicht. Man will sie äußern und man will ein Forum, eine Möglichkeit dafür haben. Und in Saudi-Arabien habe ich in der Familie das tun können, aber in der Schule war das nie möglich. Es wurde nie kritisch gedacht oder kritisches Denken, auch aus meiner Sicht damals, gefördert. Und wogegen ich dann, als ich herkam, das natürlich eine ganz andere Erfahrung war für mich, dass Schüler auch viel mehr im Mittelpunkt des Unterrichts stehen und auch ihre Meinung äußern dürfen. Die Meinungen werden auch sehr häufig ganz gezielt in der Richtung gefördert, dass sie äußern, ja, und nicht das für sich behalten. Ja, und da habe ich mich hier besser aufgehoben gefühlt. Und mit der Zeit wurde mir auch immer klarer, was der Unterschied ist zwischen Diktatur und Demokratie. Den Song Sele Bouyon schrieb die aus dem Senegal stammende und in Berlin lebende Sängerin Sister Fah für die CD Many Lessons, ein Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Sele Bouyon bedeutet Kreuzung. Das heißt Sele Bouyon bei uns. Und das ist für diese Lied, Sele Bouyon ist die Straße von der Religion und die Straße von Musik und aller Art, wo die zwei treffen, die Kreuzung. Obgleich im Senegal 95% der Bevölkerung muslimisch sind und auch Sister Fah in einer muslimischen Familie groß geworden ist, ihre Mutter sogar eine Hadja war, eine Frau, die nach Mekka gepilgert ist, befasste sich Sister Fah erst in Deutschland theoretisch mit dem Islam. Erst jetzt erfuhr sie, dass Musik im Islam, streng genommen, ausschließlich religiöse Musik sein darf. Ja, das habe ich im Internet gesehen und ich war wirklich sehr überrascht. Und im Tausch kann ich es auch ein bisschen sagen, dass mit meiner Religion, ich darf keine Musik machen, obwohl ich eine Künstler bin. Und wenn jemand Musik macht, das bekomme ich sehr schwer Strafung von Gott, kann ich sagen. Und ich habe nicht gewusst, dass es verboten ist. Ich habe nicht gewusst. Aber trotzdem mache ich weiter. Okay, dieses Mal we're gonna sing together, like we did before, ja? Yeah? And we just sing, Jamuya le Libana, Afrika. You say, le Afrika, le, ganz einfach. Le Afrika, le, ja? Yeah? Fatou Mandiak Diatta, so Sister Fahs bürgerlicher Name, ist ein muslimischer Name. Die Abkürzung von Fatima, der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed. Eigentlich jedoch müsste sie Sengay heißen. In Afrika zum Beispiel, in meinem Land, in Senegal, normalerweise, mein Name wäre Sengay, nicht Fatima. Weil meine Großmutter, sein Name war Sengay, sie war kein Muslim. Wir haben die Religion genommen. Das war nicht unsere Kultur. Wir haben andere Kultur und andere Religion gehabt früher von unserem Land. Dann haben wir diese Dschihad bekommen und dann waren wir Muslim geworden oder Christian auch. Das war nicht unsere Religion. Ja, leider in Afrika, I don't know why a lot of strange things happen. Sister Fahs Vater, ein Schuldirektor, hatte immer eine Bibel und einen Koran zu Hause. Er hat immer gesagt, if you want to know better your religion, you have to learn about other people's religion. Then I grew up in this, with this ideology. Sister Fah ist die erste Frau, die es im Senegal schaffte, in die Männerdomäne Musik einzudringen. Sie eroberte die afrikanischen Charts und gewann 2011 in Südafrika den renommierten Freedom to Create-Preis gegen 2000 Konkurrenten. Die Hälfte des Preisgeldes spendete sie ihrem Heimatdorf zur Verbesserung der medizinischen und schulischen Bedingungen. Sister Fah wurde für die jungen Mädchen im Senegal zum Vorbild. Ich bin ein Künstler und ich denke, eine Religion, das muss hier im Herbst tragen. Nicht ein Kopftuch oder eine Mütze. Oder wie eine Schwester mit die katholisch. Ich denke, das ist hier in Herz. Wenn niemand mag Allah oder Mohammed, das ist hier in Herz. Das ist, was ich denke. Bei ihren Auftritten trägt Sister Fah hin und wieder eine Perücke. Dies nicht als Kopftuchersatz, wie es mitunter deutsche Muslimas im öffentlichen Dienst tun, sondern als Verwirklichung eines schönen Mädchentraums. Des Traums von langen, glatten Haaren. Dankeschön, let's try to go and keep it warm. Dankeschön. Seit Sister Fah zusammen mit ihrem österreichischen Ehemann in Deutschland lebt und Mutter einer Tochter ist, seit sie also den Blick von außen auf ihr Heimatland werfen kann, hat sie sich ein neues Ziel gesetzt. Den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratung. Im Süden des Senegal ist fast jedes Mädchen beschnitten und jedes zweite wird bis zum 14. Lebensjahr verheiratet. Zuerst, ich bin nicht nur Sängerin, ich bin auch Aktivist. Ja? Für Kinderrecht, Menschenrecht, Frauenrecht. Education sur Excision. Bildung ohne Beschneidung heißt ihr Projekt. Seit 2008 reist Sister Fah regelmäßig in ihre Heimat und spricht mit den Menschen, klärt sie auf. Sie weiß, in einem muslimischen Land wie dem Senegal braucht sie die Unterstützung der Imame. Ihre Erfahrungen sind in dieser Hinsicht sehr positiv. Ein Imam ist immer an ihrer Seite. Imam ist an für sich ein Verhältniswort. Bedeutet jemand, der vorne steht, die Frage ist, vor was und inwiefern. Ja? So, wenn mehrere Leute zusammen beten wollen, dann einigen die sich, wer das Gebet leitet. Diese Person ist dann Imam dieses Gebets. Muss das Gebet können natürlich. Dann kann man Imam sein einer Gemeinde, dann leitet man die Gemeinde, das heißt aber nicht, dass man Gebete leiten muss. Das kann ja jeder. Ja? Aber man hat eine Lehrer-, Seelsorger- und Richter- oder Mediatorenfunktion. Ja, das ist am ehesten mit einem Rabbiner zu vergleichen. Hallo Halima Krausens Leben umfasst einerseits deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte. So verließ ihre Mutter die von den Sowjets besetzte Ostzone gerade noch rechtzeitig. Kurze Zeit später mit der Gründung der beiden deutschen Staaten hätte sie in den Westen fliehen müssen. Andererseits ist es eng mit christlichen Traditionen verbunden. Um die Geliebte heiraten zu können, konvertierte ihr katholischer Vater zum Protestantismus. Musste konvertieren. Das war 1948. 3 Jahre, nachdem er als Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war. Das wurde nicht unter den Teppich gekehrt, sondern das wurde mit eisigem Schweigen beantwortet. Dermaßen eisig, dass wenn man da rankommt, man friert. Ja, das sind auch alles Sachen, die ich mir später selber zusammengesucht habe. Mein Großvater mütterlicherseits, also Pfarrer Johannes Vogt, der war bei der Bekennenden Kirche. Und da war das mit dem Mundhalten eigentlich auch schon so vorgegeben, weil der hat allerhand Sachen gemacht und ist auch ein paar Mal verhört worden deswegen. Und hat auch ein paar Sachen gesagt und das war immer so eine Gratwanderung zwischen wie viel muss ich sagen, wie viel darf ich sagen, wie viel ist gefährlich für meine Familie. Der couragierte Großvater, Pfarrer Vogt aus einer kleinen Stadt bei Dresden und die geliebte katholische Großmutter aus Aachen. Das waren für Halima Krausen die wichtigsten Bezugspersonen in der Kindheit. Meine Großmutter väterlicherseits, das war eine ganz liebe Katholikin. Und die kam nicht an der Kirche vorbei, ohne da reinzugehen und eine Kerze anzumachen, ein Gebet zu sprechen. Ne? So, das war allerdings tabu, weil laut meiner Mutter, da sollten wir gefälligst evangelisch sein. Und da habe ich gelernt, Mund zu halten. Weil wenn meine Mutter gewusst hätte, wie oft ich in katholische Kirchen gegangen bin... zu früh gelernt, den Mund zu halten. Ja. Aber was mir wichtig war, das war eben halt, wie ist denn das jetzt mit Gott und der Welt? Ja, wenn da die beiden solche Ausschließlichkeitsansprüche haben, diese beiden Seiten, und wenn da so viele Widersprüche sind, wo aber dann auch überall was dran ist und dann auch wieder nicht, wie ist das dann auf die Reihe zu kriegen? Und ich bin ziemlich bald als Älteste auf den Trichter gekommen, zu beobachten, dass wir ja alle drei unterschiedliche Beziehungen zu meinen Eltern haben. Na, dann war der Johannes, das war der Liebling, weil der also meinem Großvater am ähnlichsten sah, also Mutters Liebling. Und dann war der Jüngste, der war so ein bisschen, der war dauernd krank für jeden Zahn. Und das war, ne, und dann war meine Beziehung auch als Mädchen zu meiner Mutter, als ihr eigentlich so mehr mithelfen im Haushalt und so weiter. Das sind ja 3 unterschiedliche Beziehungen, jetzt mal im Nachhinein ein bisschen intellektuell ausgedrückt. Ne? Wie ist das denn, wenn das mit den verschiedenen Religionen genauso ist? Ne? Man hat einfach verschiedene Beziehungen zu dem da oben. So, das ist, was ich dann da gesucht habe. Da kommt dann auch wieder meine Theologie her, die ich so eben halt bis heute vertrete. Durchaus unterschiedlich, auch unterschiedliche Erfahrungen, die man macht, auch unterschiedliche Erinnerungen, die man tradiert, aber eben halt letztendlich dieselbe Bezugsperson sozusagen oder auch oder Bezugspunkt, wenn man es abstrakt ausdrücken will. Das sind die Buddhisten, die fühlen sich dann ausgelassen. Halima Krausens Entscheidung für den Islam ging die Lektüre verschiedener Weltreligionen voraus. Aber auch die Kriegsgeschichten des Vaters prägten stark ihr Weltbild. Sie suchte engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. Ja, und wir haben dann einen Termin abgemacht, bin dann da hingegangen, hat er mir die Synagoge gezeigt und alles erklärt und ich war die ganze Zeit... irgendwann mal sagte er, was bist du denn so verkrampft? Ich sag, also wegen damals... Da bild dir doch nichts ein, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt. Gegen die religiösen Ausschließlichkeitsansprüche ihrer strenggläubigen Mutter rebellierte Halima Krausen früh. Ja, und in der Schule, als ich 16 war, ne, da war Marx in und Lenin war in und alles Mögliche. Wir hatten da auch so ein Lenin-Abzeichen, das habe ich dann unterm Kragen getragen, damit meine Mutter nicht findet. Und wir waren dann auf jeder Demo zu finden, wenn es da irgendwie ging. Meine Mutter, die hat mich sehr kontrolliert. Auch gegen die NPD damals, gegen die NPD-Gründung. Nur verschiedene Sachen, das ist ja eingeflossen. Und das ist ja nun auch durchaus mit islamischen Idealen zu vereinbaren, das ist nicht das. Aber ich war die Einzige in meiner Klasse, die an Gott glaubte. Aber was heißt an Gott glauben, die eine Beziehung mit Gott hatte, würde ich mal sagen. Ja, weil ich meine, der Einzige, der mir zuhört, wenn ich mal was auf dem Herzen hat, den kann ich ja nicht einfach nicht existent erklären, das geht doch wohl nicht. Alle, wir haben alle unsere Ideale, alle Religionen haben ihre Ideale. Ja, und in allen Religionsgemeinschaften gibt es Menschen, die umsetzen oder nicht umsetzen oder das Gegenteil umsetzen. Ja. Wie der eine heißt, so geht der andere angezogen, sagte unser Abdul Karim immer. Ja, das ist doch nicht, dass es bei den anderen anders ist. Insofern, wenn da jemand hier zum Islam übertreten will, weil es dem Christentum nicht gefällt, überlegt er das noch zweimal. Bei uns wird auch noch mit Wasser gekocht. Ne? Es wird in jeder Religionsgemeinschaft mit Wasser gekocht. In jeder Religionsgemeinschaft gibt es die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit. Auch in jeder weltanschaulichen Gemeinschaft. Und das haben wir gesehen mit dem realen Sozialismus. Menschenskind, ja, da ist auch Marx und Engels und ach, wie toll. Ja. Und wie die Tatsachen vom Boden aussehen, ist ein anderes Thema. Das ist ganz genau dasselbe. Farbenblind sind sie, sehen nur schwarz und weiß, sehen, was ich nicht bin, doch nicht, welche Werte ich preis. Und so sitze ich nun hier ohne Stift und Papier, träumend in Gedanken, die Friedenszeilen schreiben in den Himmel über mir. Grüne Blätter fallen von der Baumkrone, unter der ich sitz. Kristallblaue Tränen fallen aus den Augenwinkeln entlang meines Gesichts. Warum? Sind sie überzeugt, sie wüssten mehr über mich, als dass ich von mir weiß? Warum missfällt ihnen mein Kleidungsstil und warum löst mein Name Chaos in ihrer Anwesenheit aus? Wer ich tatsächlich bin, kümmert sie nicht, denn sie sehen mich als Außenseiterin, als Muslimin und als Frau. Muss das alles sein, dass ich mir die Finger verbrenne, wenn ich meine Hand reich? Mein Blick schweift nach oben. Zwischen dem grünen Kleid des Baumes schimmert das Blau. Das Blau des Himmels vermengt sich mit dem Grün des Baums. Und in diesem Moment wünschte ich, diese Annäherung gäbe es auch. Zwischen mir und zwischen ihnen, zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Denn wenn ich doch nichts Schlimmes daran sehe, warum sehen sie rot und wenden sich weg? Ich aber sehe grünes Licht, denn wie das Wasser aus dem Brunnen habe ich meine Weisheit von klein auf geschöpft. Tief gegriffen habe ich in die alte Schatzkiste meiner Religion. Und mein Griff war eine Handvoll Hoffnung. Hoffnung in der Farbe Himmelgrün. Also ich bin ja als Muslimin geboren, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich islamisch erzogen worden bin. Also nicht das, was ich jetzt für mich als islamische Erziehung definiere. Die junge Frau, die anonym bleiben möchte, weshalb ich sie hier Nada nenne, promoviert an der Universität Bielefeld im Fachbereich Pädagogik. Seit kurzem ist sie Mutter einer kleinen Tochter und lebt zusammen mit ihrem Mann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Zwischen Wissenschaft und Windeln finden wir ein paar freie Stunden für das Interview. Dass ich auch ihr Mann von seiner Arbeit auf dem Bau freinehmen würde, war nicht verabredet. Er wolle mich kennenlernen, wolle sich ein eigenes Bild von mir machen. Immer wieder erklärt er mir, was seine Frau über dies oder jenes denke und fühle. Die junge Mutter wird immer schweigsamer. Es ist fast Mittag, als ich mein Mikrofon einschalten darf. Ist es jetzt an? Jetzt ist es an. Verabschieden wir uns vorher? Oder? Nee, ich sage nichts. Verabschieden wir uns, aber ich zerstöre es hier. Ich will nicht sagen, ich will nicht weiter sagen oder reden. Ich will meine Frau hören, was sie sagt, einfach mehr nicht. Ist das eine Art Kontrolle? Nee. Ich glaube eher Interesse. Interesse. Oder Neugier. Oder Neugier, oder? Okay. Wenig später verabschiedet sich ihr Mann von mir mit den Worten, dass er seiner Frau vertraue. Zum Abschied winkt er auch seiner kleinen Tochter zu, die inzwischen unruhig geworden ist, und verlässt die Wohnung. Ist dieses Verhalten Ausdruck einer anderen Kultur und wirkt deshalb auf mich befremdlich? Oder der Religion? Ihrer Beziehung? Fühlt sich Nada wirklich nicht von ihrem Ehemann kontrolliert? Also als Kontrolle so ein Kontrollfaktor finde ich das jetzt nicht, sondern ja, ich kenne ja meinen Mann und ich kenne ihn auch in vielen verschiedenen Situationen, dass der da sich einbringt und gerne auch was sagt und ja, irgendwie seinen Standpunkt vertreten will und das so klar machen möchte. Und so, wenn ich es als Kontrolle empfunden hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht gegangen. Dann hätte er mich hier nicht alleine gelassen. Ja, ich glaube, ich wäre auch so enttäuscht, wenn das nicht so wäre. Dann hätte ich vielleicht den Eindruck, ihm ist eigentlich egal, was ich mache oder mit wem ich mich treffe oder wohin ich gehe. Und er interessiert sich gar nicht für mich. Und wir leben so nebeneinander her. Also vielleicht hätte ich dann dieses Gefühl, kann ich mir vorstellen. Also ich möchte ihm dann auch nicht sagen, es interessiert dich nicht und du hast bei dem Gespräch nicht da zu sein und geh einfach weg und so sein Interesse dann so im Keim ersticken. Nadas Eltern, ein libanesisch-türkisches Paar, kamen 1981 nach Deutschland. Die ersten 7 Jahre lebten sie in einem Asylantenheim, sprachen so gut wie kein Wort Deutsch und wussten, nur mit Bildung werden ihre Kinder weiterkommen. Das erzählt mir auch Nadas ältere Schwester, die in Leipzig studiert. Auch sie möchte nicht ihren Namen genannt wissen. Fatima ist ein Pseudonym. Also wenn man schon nichts hat, dann hat man wenigstens irgendwie Bildung. Das hieß, dass wir also sehr streng unsere Hausaufgaben kontrolliert wurden, dass immer darauf geachtet wurde, dass wir pünktlich, also vielleicht nicht immer pünktlich, mein Bruder jetzt nicht unbedingt pünktlich in der Schule. Also ich glaube, das mussten sie noch so ein bisschen lernen, so die Kinder zur Schule zu bringen. Und ja, das war so ein Lernprozess, glaube ich, von meinen Eltern, weil zum Beispiel als mein Bruder das erste Mal sein Zeugnis erhalten hat, da wusste meine Mutter nicht, was das ist. Und dann ist sie damit wie mit allen Dokumenten, ist sie dann damit zum Dolmetscher gegangen. Was ist das? Das habe ich von der Schule bekommen. Und dann hat er sich das angeschaut und hat gesagt, das ist das Zeugnis deines Sohnes. Ich glaube, es war in der ersten Klasse oder zweiten Klasse. Und dann hat er ihr auch gesagt, was da drin steht und sagte auch zu ihr so, dein Sohn ist sehr gut in der Schule, weißt du das? Und dann hat sie gesagt, ja, das kann sie sich gut vorstellen und so. Dann hat er eben übersetzt, was da alles drin steht. Und so haben sie das irgendwie so, dieses System ein bisschen gelernt, weil sie das ja nicht wirklich kannten. Aber sie wussten immer, Bildung ist wichtig, sie müssen was lernen, aber sie kannten das System eben noch nicht. Und dann haben sie es eben Schritt für Schritt gelernt. Und ja, ich habe mich nie mit einer 4 nach Hause getraut, das war mal ganz schlimm. Also ich habe auch selten 4 gehabt in der Grundschule. So ja, mein Vater hat zu der Zeit, glaube ich, der gearbeitet. Also er hat viele verschiedene Jobs irgendwie gemacht, sowas wie Flyer verteilen und solche Sachen. Ja, er war oft arbeiten. Also meine Mutter hat sich so ein bisschen darum gekümmert, dass wir gut in der Schule sind. Und dann hat sie das auch eben gelernt mit Gymnasium, dass das ganz gut ist. Realschule, Mittel und Hauptschule ist ganz schlecht. Und ich habe ja sogar eine Hauptschulempfehlung bekommen nach der Grundschule. Und es war ganz schlimm für sie. Das zweite Kind eine Hauptschulempfehlung. Und da gab es richtig Ärger. Und dann waren wir auch in der Schule und dann haben sie das auch erläutert, warum. Und obwohl meine Noten nicht mal schlecht waren. Also sie waren okay. Ich weiß nicht mal, was der Grund war. Dass ich zurückhaltend bin oder so. Dass sie nicht denken, dass ich das schaffen würde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich meine Mutter darüber total aufgeregt und die sagten, sie müssen sie ja nicht auf eine Hauptschule schicken, sie können sie ja woanders hinschicken, auf eine Realschule. Und dann hat sie das auch gemacht. Ich habe ungefähr mit 17 angefangen zu beten. Und da habe ich auch meinen Vater darum gebeten, mir das beizubringen. Ich hatte nämlich eine Freundin in der Schule, sie ist türkischer Herkunft. Und irgendwann mal in der kleinen Pause, ja, haben wir über das Gebet gesprochen oder sie hat über das Gebet gesprochen mit anderen Mitschülerinnen und ich habe sie dann gefragt, wie du betest, damals habe ich noch nicht gebetet und sagte sie, ja klar, das gehört ja dazu, das ist ja eine Grundsäule im Islam und ich war erstmal so ein bisschen perplex und das war irgendwie für mich neu Und dann dachte ich mir, naja, wenn sie beten kann, warum soll ich das nicht auch können? Und dann kam der Fastenmonat und ja, ich habe dann gefastet und auch mit dem Gebet angefangen. Und manchmal haben das meine Eltern so praktiziert, dass sie während des Fastenmonats gebetet haben und dann anschließend nicht mehr. Und ich hatte mir so fest vorgenommen, das Gebet auch weiterhin zu verrichten. Und meine Eltern haben das dann auch gemacht. Also es war dann, ich habe das gemacht und meine ältere Schwester und mein älterer Bruder beispielsweise auch nicht. Es war dann irgendwie auch von den Interessen unter den Familienmitgliedern unterschiedlich. Und das Gebet hat ja auch eine spirituelle Wirkung. Und nach wurde mein Interesse an meiner Religion immer größer und an dem Islam. Ja, mit der Zeit kam dann, also jetzt nachdem ich mit dem Gebet angefangen habe, nach 7 Jahren kam dann noch das Kopftuch dazu. Also ich habe hier einmal so einen Plan für Leipzig. Da drucke ich mir das jeden Monat aus. Und dann habe ich von meiner Mutter so eine Gebetsuhr geschenkt bekommen. Und die ruft dann immer zum Gebet auf. Und dann kann man sich hier einstellen, welchen Sprecher man hören will. Und dann, ich mag immer so klare Stimmen. Und dann ruft das immer zum Gebet auf. Und ja, dann weiß man, jetzt ist es soweit, jetzt kannst du dein Gebet verrichten gehen. Ein Studentenwohnheim in Leipzig. Wir stehen in Fatimas kleinem Zimmer. Neben dem Regal mit der Gebetsuhr hängen ausgedruckt die Gebetszeiten an der Wand. Die 30-Jährige hat in einer Apotheke gearbeitet, holte dann ihr Abitur nach, um an der Universität Deutsch als Fremdsprache studieren zu können. Also erstmal sagt er, Gott ist groß, Gott ist groß, es gibt keinen Gott außer Gott. Mohammed ist der Gesandte Gottes. Das wird immer zweimal wiederholt. Beten, die eine Säule des Islams, ist für Fatima so wichtig, dass sie ihren gesamten Semesterplan nach den Gebetszeiten ausgerichtet hat. Und dann Eile zum Gebet. Das ist so ähnlich wie das Gebet ist gut oder ungefähr. Heute rief der Imam um 2.36 Uhr zum Morgengebet. Gott ist groß. Ja, es gibt keinen Gott außer Gott. Und dann weiß man, dass man anfangen kann zu beten. Und morgens ist es immer so, dass noch zusätzlich was dazu gerufen wird. Das heißt dann, das Gebet ist besser als der Schlaf. So, damit man dann auch wirklich aufsteht. Weil manchmal liege ich da und dann sage ich so gleich und dann höre ich, das Gebet ist besser als der Schlaf. Und dann denke ich so, okay, dann stehe ich eben auf. Ja, einfach hier. Also ich habe immer meine Gebetssachen hier oben auf dem Regal. Und das, das ist meine Gebetskleidung. Das ist einmal so ein Rock. Den hat mir meine Mutter aus dem Libanon mitgebracht. Also die werden da verstärkt und verkauft. Hier in Deutschland findet man die, ich weiß nicht, in manchen Geschäften, aber eher seltener. Deswegen bringt sie sie oft aus dem Libanon mit, wenn sie mal dort ist. Zum Gebet wirft sich Fatima ihre Gebetskleidung über. Haare, Arme, Füße werden vollständig bedeckt. Anders als ihre Schwester trägt sie im Alltag kein Kopftuch. Ja, und dann hier sowas Kopftuch-ähnliches. Das geht dann über, ja, also über den ganzen Oberkörper und auch die Arme. Also dass wirklich nur die Hände zu sehen sind. Die Füße müssen auch verdeckt sein während des Gebets. Also entweder zieht man Socken an, aber der Rock ist hier so lang, dass ich da keine Socken brauche. Also als ich anfing, das Kopftuch zu tragen, ja, ich habe ja in Bielefeld gelebt. Ich habe ja alleine gelebt und ich habe zu der Zeit auch meine Familie nicht gesehen. Und wie gesagt, es war für mich sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen. Und ich wusste am Anfang auch selbst nicht, ob ich das durchhalte. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch für mich behalten. Also ich habe das weder meinen Eltern noch meinen Geschwistern mitgeteilt. Also ich habe ja mit denen nur am Telefon gesprochen. Die haben das ja nicht gesehen. Ich war damit so stark selbst beschäftigt. Und ich wollte irgendwie auch nicht, dass mir irgendjemand reinredet. Also ich wollte, dass das meine Entscheidung ist. Und ich war davon auch sehr überzeugt. Also ich habe es auch nicht gebraucht, dass mir irgendjemand Mut zuspricht oder dergleichen. Als Nada noch kein Kopftuch trug, erlebte sie, wie flexibel die Gesellschaft mit Gläubigen umgehen kann. Als arabischsprachige Hostess bei der Messe Berlin brauchte sie zu dem blauen Blazer mit weißer Bluse nicht den vorgeschriebenen knielangen Rock zu tragen. Ihr Wunsch, überhaupt kein Bein zu zeigen, wurde umstandslos akzeptiert. Sie durfte in Hosen erscheinen. Später, bei ihrer Praktikumsbewerbung beim Amt für Integration, erfuhr sie erstmals, welche Konsequenzen der sichtbar gelebte muslimische Glaube nach sich ziehen kann. Die zuständige Dame vom Amt? Also mit Kopftuch hier im Amt geht das einfach nicht. Wir waren dann so verblieben, dass ich mir überlegen sollte, es also fürs Praktikum abzulegen. Und das kam halt für mich nicht in Frage. Und dann habe ich auch eine Ablehnung kassiert. Und dann, ja, habe ich mich auch beschwert. Aber ich habe mich halt in der Antidiskriminierungsstelle desselben Amtes beschwert. Und die haben natürlich alle zueinander gehalten. Und ja, und ich bin da irgendwie dran gescheitert. Genau, das ist der Haupteingang zur Bibliothek. Und das ist hier ganz oben im Treppenhaus. Da finden sich immer oft die Muslime zu den Gebetszeiten. Also es ist eigentlich nur ein Treppenhaus, aber wir können mal hochgehen. Ich war da ab und zu mal zum Gebet. Fatima steigt mit mir 4 Stockwerke im Bibliotheksgebäude der Leipziger Universität hinauf. Ja, das ist dann ganz oben. Ja, dann treffen sich auch manchmal, also oft treffen sich dann Brüder irgendwie zu 4 oder 5 und dann verrichten sie das Gebet. Also online stehen dann immer die Zeiten, Gebetszeiten an der Campusbibliothek und dann weiß dann immer schon jeder, wann das ist und wann er hier hochkommen kann. Aber man kann natürlich auch zwischendurch gehen, wenn man gerade Vorlesungen hat oder so. Oh, ich bin schon aus dem Bus. Wir stehen auf einem Treppenabsatz. Und dort, sagt Fatima und zeigt auf die Wand im Treppenflur, liege Mekka. Dorthin werde gebetet. Kommen zeitgleich Studenten und Studentinnen zum Gebet, wartet man oder wählt unterschiedlich hohe Treppenabsätze. Die Trennung von Mann und Frau beim Gebet ist auch im Treppenflur wichtig. Auf dem Weg zurück ins Studentenwohnheim treffen wir in der Cafeteria 2 Kommilitoninnen von Fatima. Eine gebürtige Türkin und eine gebürtige Irakerin. Die beiden Frauen sitzen bei Kaffee und Kuchen, in ihrer Mitte ein schweres Buch. Es ist Mittagszeit, Hochbetrieb. Wie Fatima tragen auch sie kein Kopftuch. Warum eigentlich nicht? Ja, ich denke auch manchmal darüber nach. Also, ja, aber ich traue mich nicht. Also ich hab auch lange überlegt, ich habe mich selber gefragt, warum eigentlich traust du dich nicht? Also ich musste selber erstmal überlegen, was ist eigentlich los mit dir? Also woran liegt es eigentlich? Ich habe lange Zeit auch erstmal überlegt, beobachtet und nachgedacht. Am Anfang wusste ich auch nicht so genau die Antwort. Ja, also ich finde das ein bisschen ein kompliziertes Thema, also Kopftuch. Also das hat nichts zu tun, damit zu tun, dass ich in Deutschland bin oder in Irak. Also ich hatte diese Gedanken auch als ich in Irak war. Und das ist irgendwie so ein Kampf zwischen mir und keine Ahnung, was, also Religionspflichte und was mir im Herzen liegt. Also natürlich, Kopftuch ist eine Pflicht, genau wie ich beten muss, fasten muss, alles, das alles. Aber ich finde das auch, dass es ist nicht das Wichtigste und das Einzige, das mich als Muslime vorstellt oder so. Ich bin religiös und ich mache die Pflichten, seitdem ich Kind bin. Aber ich finde das trotzdem, Kopftuch ist nicht das Einzige, wie die anderen denken. Wenn du Kopftuch hast, dann du bist Muslimin, du bist fromm und das alles. Nein, das ist nicht alles. Es geht auf gar keinen Fall um andere. Das ist wirklich, wie sie schon sagt, zwischen mir und Gott sozusagen. Und ich trage das wirklich nur, weil, also für Gott oder weil Gott das als Pflicht gesetzt hat und nicht für irgendwelche Leute oder zu zeigen, ich bin jetzt fromm oder sowas. Da reagiere ich auch total, also wir haben auch oft darüber, wir reden mit meinen Freunden und ich werde dann auch manchmal so ein bisschen sauer, wenn jemand sagt, jetzt nur wenn jemand Kopftuch trägt, das ist dann ein guter Muslim oder so etwas. Das ist absoluter Schwachsinn, also es tut mir leid. Natürlich, wie sie gesagt hat, es ist Pflicht, ich weiß, dass ich das tragen muss und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann tragen werde. Ja. Sie fängt an zu weinen. Meine Frage nach dem Kopftuch hat ein Ventil geöffnet. Eine junge Frau auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft, in der sie seit über 2 Jahrzehnten lebt. Was symbolisiert das Kopftuch für sie? Die Sehnsucht nach umfassender Religiosität? Stärke? Eine Form der Emanzipation von der Bevormundung der Mehrheitsgesellschaft? Für Fatima steht fest. Also wir haben ja zum Beispiel das Glück, dass wir mit unserem Beruf auch im Ausland arbeiten können. Und ja, wenn dann irgendwann einem die Chance verbaut wird, irgendwo arbeiten zu können, weil man hat ja die Ausbildung. Ich wurde ja hier ausgebildet und da stellt man sich ja irgendwie doch so selbst ein Bein, wenn man mir sagt, ja aufgrund deiner äußerlichen Merkmale, also aufgrund deiner Kleidung kannst du jetzt hier nicht arbeiten. Also da denke ich schon, dass sich die Gesellschaft hier selber einen Stein in den Weg stellt. Für mich wurde ja auch bezahlt und dann davon sollen ja auch andere was haben. Und so gerade auch, also ich als Lehrerin mit Migrationshintergrund, ich glaube, das wird auch demnächst gefragt sein. Und weiß ich nicht, ob man dann irgendwie einfach sagen kann, so ja, aufgrund deiner Kleidung darfst du hier nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also dann könnte ich sagen, so ja, dann tschüss, ihr seht mich dann nicht mehr, dann bin ich woanders. Dann nehme ich meine Ausbildung, also die Ausbildung, die ich hier erhalten habe, nehme ich dann mit und dann wird sie woanders weitergetragen. Also ich sehe es als Verlust an. Ähnlich sieht das die Lehrerin Ferish Daludin. Es ist ganz wichtig, da auch für Lehrer Anlässe zu finden, Möglichkeiten zu suchen, die Kinder dazu bringt und sie darin fördert, sich mit andersdenkenden Menschen auseinanderzusetzen, den Dialog stärker mit Andersgläubigen zum Beispiel, sich dafür zu öffnen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das erweitert den Horizont und man wird innerlich ja auch viel entspannter. Man befreit sich dadurch unheimlich von vielen Ängsten. Denn Angst entsteht ja dadurch, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Seit über 10 Jahren unterrichtet Ferish Daludin an einer Privatschule in Berlin. 2012 erhielt sie zusammen mit 2 weiteren Lehrerinnen den von dem Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin gestifteten Dreikönigspreis, einen Integrationspreis. Und auch wenn die meisten Bundesländer Ferish Daludin nicht erlauben, ihren Beruf an einer staatlich geführten Schule auszuüben, das Entscheidende an der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts 2003 war und ist, der Zugang zu diesem öffentlichen Amt wurde ihr in verfassungsrechtlich nicht tragfähiger Weise verwehrt. Und deswegen denke ich, es ist eine Gesellschaft, zu der ich stehe, in der ich lebe. Diese Prozesse sind nur ein Teil von dem Gesamten, was in meinem Leben abgelaufen ist. Und ich habe sehr viele positive Erfahrungen sonst gemacht, mit Menschen, mit Politikern auch, ja, und oder mit dem Bildungssystem. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich hier auch diese Prozesse durchführen konnte. Ja, das ist ja auch nicht möglich. In einer Diktatur wäre das erst gar nicht möglich gewesen. Ja, ich bin auch Ansprechpartnerin für Männer und es ist eben halt schwierig, wenn bei Männern das scheint von außen, scheint es da gibt es keinen Festmachpunkt, ja. Bei Frauen, da kann man den Festmachpunkt von Diskriminierung am Kopftuch festmachen oft. Ne? Und das ist es dann. Bei Männern, da kann man den Diskriminierungspunkt nicht festmachen. Der Diskriminierungspunkt ist oftmals dieser Generalverdacht, den es seit dem 11. September gibt. Muslim? Ach so, nee. Eigentlich eher nicht. Na, und dann sitzt man da und schreibt Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung. Oder man gibt es eben halt auf. Radikalisierte Männer, Fundamentalisten oder enttäuschte Jugendliche auf dem Weg zu Hasspredigern. Sie kommen nicht mehr zu Halima Krausen in die Hamburger Moschee. Überhaupt sind es vor allem die Männer, die ihr Sorgen bereiten. Wenn denn jemand zu sowas neigt, dann versuche ich immer mal diese Frustenergie, diese Ärgerenergie umzubiegen in Richtung hier mehr studieren. Da muss man mehr wissen. Ja, wenn man mehr weiß, dann kann man besser argumentieren, da wo man längst kommt, und auch religiös mehr wissen. Nochmal differenzieren. Ja, die sich bequem machen wollen, die laufen dann aber lieber zu irgendwelchen Leuten, die so eine schwarz-weiß Welt haben. Ne? Hier sind die Guten, da sind die Bösen und auf in den Kampf. Das macht halt einfach irgendwann einen wütend, möchte nicht wütend sein, das macht einen traurig, weil immer diese Frage, als was fühlst du dich, was bist du, was machst du hier und keine Ahnung, immer auch in den Medien wird der Islam immer schlecht dargestellt und es ist gemein einfach nur. Ich möchte, dass das aufhört. Was soll denn das? Also, man lässt uns irgendwie nie in Ruhe. Immer ist irgendetwas und immer wird es mit Religion verbunden. Egal, was man macht, was man sagt, welchen Schritt man tut. Und so will ich, dass wir in dieselbe Richtung gehen. Gehen gen Horizont, wo Himmel und Erde eins sind. Mich nähern der Hoffnung, wo es keinen Tiefpunkt gibt. Dort, wo Handgriffe in Akkord passieren und mehr als 7 Buchstaben ausmachen den Frieden. Frieden. Eingehüllt in himmelsgrünem Königsmantel und mit Krone und mit Zepter ausgestattet. Ach, wenn doch nur der Frieden herrscht, denke ich mir, mache den Lichtschalter aus und laufe Richtung Meer. Mit dem Fernglas in der Hand. Und plötzlich erkannte ich ihn, dort, wo die Sonne das Meer küsste, und ich wusste, er ist es, der am Horizont lächelt und schimmert, mein himmelsgrüner Hoffnungsschimmer. Und wie ich da stehe, lasse ich die Wellen kommen und meine Botschaft lesen. Friede sei mit euch. Ich lasse die Wellen kommen und meine Botschaft hinaustragen. Salamu alaikum, in alle Himmelsrichtungen, in alle Denkrichtungen, in alle Herzen. Damit diese Worte Frieden stiften in der großen Welt. Damit diese Worte Frieden schaffen in meinem kleinen Herz. This is a song that I all time dedicate for all women around the globe who's working hard to bring change. Yeah. Yeah. Himmelgrün. Muslimas in Deutschland. Von Heike Tauch. Das Gedicht Himmelgrün schrieb Fatin Eldabas für diese Sendung. Es sprachen Inka Löwendorf und Fatin Eldabas. Ton Alexander Brennecke. Regie Heike Tauch. Redaktion Ulrike Bajor. Ich bin nicht Muslim, weil ich irgendwo hingehöre. Ich fühle mich zu Menschen zugehörig. Ja? Ich bin Muslim, weil ich an den einen Gott glaube und an sämtliche Propheten und Gesandten einschließlich Mohammed. Das macht mich per Definition zum Muslim. Weil ich 5-mal am Tag bete und im Ramadan faste und die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht habe und meine Zakat bezahle. So, ne? Ja, das bedeutet, dass ich Muslim bin und das bin ich so. Ja? Aber zugehörig fühlen, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Fühlt sich zu irgendwas zugehörig und man muss sich ständig schämen, wie die Leute sich benehmen. Oder Menschen benehmen sich insgesamt so, dass man sich da ständig für schämen müsste. Ja? Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.